Das ist die Ghost Travel Radio Show für euch auf Radio. Das ist doch alles klar. Eine Produktion vom Radiokombinat aus Berlin. Und am Mikrofon ist niemand anders als The Ghost Man. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie und euch recht herzlich begrüßen zu dieser 280. Produktion dieser allgemein beliebten Sendereihe, die im Schnitt so alle 4 Wochen neu erscheint, aber der folgende Titel von Chuck Berry heißt nun mal 30 Days. I'm gonna give you 30 days to get back home. I done called up a gypsy woman on the telephone. I'm gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. Baby, I'ma see that you'll be back home in 30 days. Well, she's gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. And I talked to the judge in private early this morning. And he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They're gonna put a cross charge again you, but that'll be the very thing that'll send you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. Yeah, we're gonna put a cross charge again you, that'll be the very thing that'll send you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. Unabhängig davon, ob das folgende Stück von 1966 Ihre oder Eure Ohren nachts, morgens oder zu einer anderen Zeit eines Tages erreicht, hier von The Lovin' Spoonful, eine Tagträumerei, a daydream. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. a pie in the face for being a sleepy bulldog. You may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. Now I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Natürlich werden auch die jüngeren Ohren innerhalb dieser Sendung berücksichtigt, obwohl das sicherlich eher eine Minderheit sein wird, aber School is Out von und mit Alice Cooper, irgendwie ein typischer altbackener Teenie-Sound. Der ergraute bzw. weißhaarige Ghostman kann es einfach nicht lassen, was die Wahl der Instrumente angeht. aber es muss einfach sein. Barbara Demmerlein mit dem Evergreen St. Louis Blues, gespielt auf der elektronischen Orgel. Und sie wird begleitet an der Mundharmonika von Lino Patruna. Thank you. Tanja, da es gerade um sogenannte Evergreens geht, hier ein sehr bekanntes Stück, das eine ziemliche Bedeutung in der Musikgeschichte hat. Ben Webster, hier in einem Mitschnitt, der 1965 in Dänemark aufgenommen wurde, in der er Mack the Knife mit seiner Kapelle interpretiert. Ein auffälliger Musiker, der auch einen seltsamen Namen hat, Frogman Henry. Dieser Name entstand, weil er singen kann, als wäre es die Stimme vom Froschkönig persönlich. Hören Sie und hört ihr Ain't Got No Home, hergestellt 1956. ain't got no home or no place to roam. Ain't got no home or no place to roam. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I got a voice. I love to sing. I sing like a girl and I sing like a frog. I'm a lonely boy. I ain't got a home. Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Wenn einer zuschaut, mach ich's gleich verkehrt. Und es ist nicht der Rede wert. Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Schaut niemand zu, bin ich grandios. Ein wahrer Meister vor dem Herrn. Sie hätten mich echt gern. Guckt einer, ist mit mir nichts los. Sie sollten mich sehen, wie wild ich tanzen kann, ganz allein in meinem Zimmer. Dies exaltierte Drehen, da kommt keiner ran, allein kann ich es immer. Ich bin nur gut, wenn's keiner sieht. Wenn einer zuschaut, ist es so. Ich verlasse mein Niveau. Ich bin nur gut, wenn's keiner sieht. Sie sollten mich hören, wie laut ich singen kann, allein im Bad. Ich schwöre, bis zum hohen C, sie werden sich erplatt, das klingt wie drei Tenöre. Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Das ist eigentlich fatal. Im Grunde auch egal. Denn ich bin gut, wenn keiner guckt. So eben gehört mit einem gewissen Grinsen Max Raabe und das Palastorchester. Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Was eigentlich nicht fehlen darf in dieser 280. Sendung ist Dick Dale, aufgenommen 1958. viele der Musiken, die innerhalb dieser Sendung gespielt werden bzw. wurden, stammen aus den 1950er Jahren und so auch das im Hintergrund Laufende, was mich an eine Situation erinnert, als ich ein Kind war und morgens, bevor es zur Schule ging, beim Frühstück, da lief das Radio und sehr oft Musik, so wie hier. Ansonsten kann ich nur sagen, dass die Sendung so langsam zu Ende geht und es ist im Prinzip schon so gut wie vorbei. Carl Perkins mit Glad All Over in einer Produktion von 1957 und damit möchte ich mich von Ihnen und euch recht herzlich verabschieden. Baby, cause it feels so good when you cuddle me like you do, and I feel bad all over. Ooh, mercy, I'm real goof, happy, and I'm glad all over. Well, your touch goes through me like electric bar. Well, every part of me glows. I don't take much looking to see what I got, cause it shows, come on, baby, do one more time. Every time you do, well, I feel bad all over. Hot dang dilly, it's silly, but I'm glad all over. Try to tell you I'm cooking inside when we're cheek to cheek. Temperature low, but my fever is high, I can't speak, I'm too weak. Come on, honey bunny, give me one more time. Every time you do, well, I feel bad all over. Ooh, mercy, hot dang dilly. But I'm glad all over. Hot dang dilly, so silly, but I'm glad all over. Woo!